Ein Tag. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Tag. Von dem Glanz, der auf dem Morgen lag, ging mein Herz in freudigerem Schlag. Von der Wolke, die am Mittag kam, ward er überschattet wie mit Gram. Von dem Licht, das aus dem Abend quoll, ward er bis zu Tränen schwermutsvoll. Von dem Schimmer, der die Nacht umwand, ward er still und selig bis zum Rand. Ende von Ein Tag. Aufgenommen von Sonja.